Wahre Erfolgsgeschichten hat das letzte Jahrzehnt geschrieben. Nicht nur hat die Menschheit eine weitere Dekade voller Rücksichtslosigkeit auf diesem Planeten verbringen, auch Ampere, a.k.a. dein wöchentlicher Stromstoss, hat mittlerweile 20 Episoden auf dem Buckel. Auch in einer neuen Dekade nehmen wir euch wieder an der Hand durch den Kosmos, der sich elektronische Musik nennt, wie immer mit dem frischesten Material von vorgestern und übermorgen. Während auch wir mittlerweile offiziell Silvesternacht verdaut haben, fokussieren wir den Blick in der 21. Folge von Ampere auf vorzogene Frühlingsvibes mit dem passenden Sound für Weisswein ausatmen im Chalet oder Poolparty-Träume in den warmen Monaten. Bits Two-Step, bits Garage, bits Bass und so Abwechslung noch ein bisschen Lo-Fi. Immer fürs Herz, immer Ampere Certified. Wir sitzen wieder an ein paar Video-Specials für die nächsten Monate. Euch erwarten wieder spannende Einblicke jenseits von Kenny Show. Ich bin jetzt still, denn das ist Ampere mit mir, und Benny, auf SRF Virus. Smoothen Start mit einem Track von Joe Goddard angelegt. Der Tune Truth is Light kommt von seinem Album Electric Lines, dem ersten Solowerk vom Hotchip-Musiker. Neben seinem Beitrag zur überaus bekannten Synthpop-Band hat sich der umtriebige Engländer auch mit seinem Label Greco-Roman einen Namen gemacht, der unter anderem für den Aufstieg von Disclosure verantwortlich war. Poppige Indie-Vocals treffen auf ein solides Garage-Fundament, garniert mit warmen Synth-Klängen. Absolute Vibes. Wir bleiben bei liebesgeschwängertem Two-Step mit viel, viel Understatement. Der folgende Tune heisst «Sun Comes Up» von «Girls of the Internet» und läuft bei mir für gewöhnlich an einem feuchtfröhlichen Samstag oben mit offenem Handy. Back hurts and your feet sore. A little too much to drum. Underground. Das Ohr in der Zukunft. 80er, 90er, 2000er, 2010er, eigentlich ziemlich egal. Auch in den 2020er bestäubt sich elektronische Musik immer noch selber. Auch wenn sich Two-Step und Garage anfühlen wie ein Throwback in Zeiten, wo Leute wie der Cisco noch über Unterwäsche gesungen haben, brilliert R&B auf schnelleren Breakbeats auch in Neuinterpretationen wie dem Predator-Remix von What You Did im Original von der Mahalia zusammen mit der Ella May aus der UK. Die 21-jährige Songwriterin hat ihren Major-Label-Deal bereits mit 13 unterzeichnet und in den letzten Jahren unter anderem Emily Sandé, Tom O'Dell und Everybody's Lieblings-Ginger Ed Sheeran auf ihrer Tour supportet. Unbedingt Augen und Ohr machen bei dieser Ausnahmekünstlerin. What you did, yeah, you know I love you. Ampere. Elektronisch. Immer handpflückt. Auch in der Zukunft greifen wir gerne mal auf altbewährtes zurück. Darum jetzt ein absoluter Classic von einem der wohl grössten Persönlichkeiten der Basskultur. Das ist Magnetic City vom Code 9, dem Gründer vom Label Hyperdub, wo unter anderem der Hai von Burial, DJ Rashad, Rest in Peace, Zombie und Fatima Al-Qadiri ist. Ein grandioses Label, das sich mit einer absoluten Selbstverständlichkeit in meinen Top 5 von den besten Imprints auf diesem Planeten befindet. Ich erinnere mich an einen Moment am Outlook-Festival in Kroatien, wo mir der britische Musiker über 2 Stunden mit Vorwärtsmusik komplett in den Kosmos geschossen hat, nur um mich mit All-Time-Dubstep-Classics wieder zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen. Die befinden sich in einer ganz eigenen Liga. Jeglicher Output, egal ob Album, Singles oder Remixes, wird von Kritikern und Fans hochgejubelt und jeder noch so grosse Artist wird genau so einen Status erreichen. In dieser Show haben wir gerade 3 von diesen Künstlern und Künstlerinnen, unter anderem Code 9 von vorher, jetzt Calibur und gerade anschliessend die Maya Jane Coles. Der Dominic Martin, besser bekannt als Drum-Bass-Produzent Calibur, kann auf einen unglaublich grossen Katalog an zeitloser elektronischer Musik zurückschauen, der sich besonders durch eine musikalische, soulige DNA auszeichnet. Erst vor kurzem ist er von den Drum-Bass Arena Awards für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Ein Award, den er persönlich mit einem Interview entgegengenommen hat. Etwas sehr Untypisches für den öffentlichkeitsscheuen und introvertierte Social-Media-Ignorierer. Dass er aber nicht nur geniale DNB macht, sondern auch alles andere auf dem Kasten hat, beweist der Tune «Your Endless Sea» von seinem Album «Grow». Gespräch. Elektronische Musik. Immer gegen den Strom. Wir steppen gerade weiter. Ein bisschen düsterer zeigt uns Maya Jane Coles unter ihrem alter Ego Nocturnal Sunshine, wie hypnotischer Lo-Fi-Bass mit Exzesspotenzial zu tönen hat. Ihr Bassprojekt ist bei BMG gesigned, also einem der grössten Major-Labels im Game. Ein riesen Durchbruch für eine bereits sehr erfolgreiche und respektierte Künstlerin. Wir haben bereits einen Tune vom Debütalbum gespielt. Das Ding ist aber so fuego, dass man auch die anderen Tunes spielen muss. Nochmal zum Mitschreiben: Nocturnal Sunshine mit Foundation. Feiern tut mir jetzt definitiv die Hand von vielen Gunfingern weh. Zeit für ein bisschen Recovery. Wir machen ein bisschen was für die Nomidax-Chill. Das ist der kalifornische Songwriter Evan Giesman mit Roseburg. Nicht vergessen, alle Tunes findest du auch in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Schnurstracks jetzt also auf den SRF Virus-Account das Zeug abonnieren. We'll be right back. Ampere auf SRF Virus. Wir erhöhen den Smoothness-Faktor von dieser Folge gerade um astronomische Dimensionen. Das ist eine alternative Version vom Track «Feel Good» von Maribou State, aber von der texanischen Surf-Psychedelic-Funk-Band «Kuang Bin». Die Band hat gerade wie auch Maribou State unglaubliche Jahre hinter sich. Ihre eingängig trippige Instrumental-Sound lässt auch noch so kalte Herzen erwärmendes Fernweh spüren. Wer sie letzten Sommer am Gurten-Festival gesehen hat, weiss, von was ich rede. Als ich kurz vor Weihnachten meine Most Played Tunes vom 19 angeschaut habe, ist mir das Ding wieder ins Ohr geschlichen. Und zwar ist das Forest Swords mit Crow. Ein hypnotischer Banger mit absolutem Abdriftpotenzial, begleitet von einem der wohl ästhetisch tollsten Clips der letzten Jahre, meines Erachtens zumindest. Der englische Musiker ist seit Jahren ein absoluter Kritikerliebling und ist besonders von der Misere à la Brexit, Trump und Terrorismus inspiriert. Selber beschreibt er seinen Sound als beklemmend, Geistermusik fürs 21. Jahrhundert. absoluten Klassiker, aber in einem Gewand, wie du ihn vielleicht noch nie gehört hast. Wo der Remix von Sing It Back rausgekommen ist, ist das Ding ASAP zu einem der wohl grössten Disco-House-Tracks der modernen Zeitschreibung avanciert und hat die Elektronika-Band Moloko vom Geheimtipp zum Household-Name katapultiert. Die eindringliche Stimme von der Royce N. Murphy kommt auf dem cineastischen Original wunderbar zur Geltung. Das Ganze ist super gealtert und verliert definitiv nie seine Wirkung. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me. Live as I fall to my knees. Control this empty delusion, lost in the fire below. And you come running, your eyes will be open. And when you come back, I'll be as you want me, only so eager to please. My little song will keep you beside me, thinking your name as I sing. Say it back to me. Say it back to me. Now you can't help it if you have been tempted by fruit hanging ripe on the tree. And I feel useless, don't care what the truth is. You will be here come the day. Truth, do you hear me? Don't try to come near me. So tired I sleep through the light. If you desire to lay here beside me, come to my sweet melody. Bring it back. Extraordinär. Drei Viertel von dem Podcast sind Teil von der Vergangenheit. Wir fahren gegen Schluss noch mal kurz runter, trifft ein bisschen weg und schwelgen in Tagträumen voller wohlig warmen Pads, einfühlsamen Breaks und blub und groovige Beats. Der Tune heisst Ping Pong und kommt von Saul auf Rhythm Section International, eins der Spezi-Labels der Ampere-Redaktion, wo immer wieder der beste Stoff für ausufende Sessions auf Dachterrassen bietet. Move your face from mine. You blatantly crossed the line. zweitletztes Ding von dieser Episode und wieder rückt Hyperdub ins Zentrum. Das mal kein Classic, aber eine einprägsame Scheibe aus dem 2019. Burial ist bis vor einer Zeit eins der wohl bestgehütetsten Geheimnisse in der elektronischen Musik gewesen. Gerüchte haben stellenweise sogar besagt, dass Street Art Maestro Banksy stecke dahinter. Das ist aber widerlegt bzw. nicht bestätigt worden. Unkonventionelles und einzigartiges Samplings wie Videospielinspirationen bilden den Trademark-Sound von dem Ausnahmekünstler. Das Album Untrue aus dem 2007 gilt als eins der wohl wichtigsten Alben der Neuzeit und hat in der kürzester Zeit absoluten Klassikerstatus erreicht. Es gibt by the way noch eine wunderbare Kurzdoku von Resident Advisor dazu. Unbedingt abchecken. 2 Jahre nach dem letzten Solo-Release ist der Mann mit den knusprigen Drum-Shuffles mit einem Banger namens Claustro zurückgekehrt. This song goes out to that boy. Leider hat das letzte Stündchen geschlagen. Ampere ist nach einer knappen Stunde wieder vorbei, nicht aber ohne euch eine letzte Träumernummer auf den Weg zu geben. Irgendwo zwischen Klingelton, Ambient und pure Glückseligkeit oszilliert der Track «Joe Jin» von Mai Tei. Ein Track so überbelichtet, das Ding fühlt sich an wie ein transzendentaler Moment auf schneebedeckten Hügelkappen. Danke an alle, die sich die 21. Folge von Ampere reingepfiffen haben. Wenn du recappen oder die Tunes in deine eigene Liste schaufeln, konsultierst du am besten unsere wöchentlich aktualisierte Playlist auf Spotify. Bis dahin alles Gute, sowie viel Wärme für Hand und Ohren. Das wünscht dir Ampere hier auf SRF Virus.